Die nationale Ausstellung der Science-Fiction-Literatur und Modellen von Kindern 2016, die zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation am 3. Juni eröffnet worden war, wurde abgeschlossen. Am 7. Juni gab es im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang eine Abschlussfeier, an der die Mitarbeiter des Jugendverbandes und die Schüler teilnahmen. Nach der Abschlussrede wurde das Ergebnis der Jury veröffentlicht. Die ausgezeichneten Einheiten und Schüler bekamen Siegespokale und Preisurkunden.